SWR 2 Hörspiel. Lebensgeschichte und gesammelte Erfahrungen David Copperfields des Jüngeren von Charles Dickens. Nach der ersten deutschen Übersetzung von Karl Kolb für den Funk bearbeitet von Walter Andreas Schwarz. Sie hören die zweite Sendung einer fünfteiligen Folge. Regie führt Claire Schimmel. Wie doch alles beim Rückblick auf Vergangenes seinen bestimmten Platz einnimmt und uns ganz selbstverständlich an der richtigen Stelle erscheint, dort, wo es sich ereignete. Und so blicke ich auf jene Jahre meiner Kindheit in Blunderstone Krähennest zurück, wie der Wanderer auf die Regentage, die ihn auf seiner schönen Wanderung überraschten und die er dem Himmel großmütig verzeiht, wegen der Herrlichkeiten, die ihm zugleich von dort auf seine Reise kamen. Die Tränen sind getrocknet, die ich am Grabe meiner viel zu früh verstorbenen Mutter weinte. Wenn ich auch jetzt noch empfinde, welcher Schlag mich durch ihren Tod getroffen hatte. Ich befand mich in einem Zustand von Bewusstlosigkeit, der sogar alles Hässliche, das ich von meinem Stiefvater Mr. Murdstone und seiner Schwester Jane erfahren hatte, abschwächte. Dagegen empfinde ich noch heute wie damals die grenzenlose Liebe meiner Peggotty, die mir diente, wie sie meiner Mutter gedient hatte. Sie nahm mich mit nach Yarmouth zu ihrem Bruder Dan Peggotty und zu Ham und zu der kleinen Emily, der ich von ganzem Herzen zugetan war. Wie glücklich war ich, als sie Emily und mich einlud und wir ihre Hochzeit mit Mr. Barkis feierten. Doch lasst mich nun weiter meinen eigenen Schatten begleiten und die einst gegangenen Wege gehen. Peggotty sah ich längere Zeit nicht mehr und auch die kleine Emily nicht. Sie lebten in Yarmouth, während ich von Mr. Murdstone, meinem Stiefvater, fortgeschickt wurde aus meinem Elternhaus nach London, um dort im Weingeschäft Murdstone und Grimby das Leben auf eigene Rechnung anzufangen, woran ich aber gar keinen Gefallen fand. Murdstone und Grimby hatten mit vielen Leuten zu tun. Ihr Hauptgeschäft aber war, gewisse Paketschiffe mit Wein und Branntwein zu versorgen. Eine große Menge leerer Flaschen war eine der Folgen dieses Handels. Und eine Anzahl Männer und Knaben war beschäftigt, diese Flaschen gegen das Licht zu halten, die Beschädigten beiseite zu legen und die übrigen auszuspülen. Wenn die leeren Flaschen erledigt waren, hatte man gefüllte Flaschen mit Zetteln zu bekleben, zu korken, zu versiegeln oder in Kisten zu packen. Ich war einer der Knaben, denen diese Arbeit zugewiesen war. Keine Worte können die geheime Seelenqual beschreiben, als ich in diese Beschäftigung herabsank. Wenn ich diese von nun an tägliche Umgebung mit der meiner doch glücklichen Kinderjahre in Salemhaus verglich, wo ich meine erste Schulzeit verbrachte, und meine beiden Freunde Steerforth und Traddles kennenlernte. Wenn ich meine Hoffnungen, zu einem ausgezeichneten, gelehrten Manne heranzuwachsen, so vernichtet sah. Ich wohnte bei einem Bekannten meines Stiefvaters, einem Mr. Micawber, der sein Geld mit Aufträgen verdiente, die er in Kommission übernahm, wenn er welche bekommen konnte, was nicht allzu häufig der Fall zu sein schien, denn er war von vielen Gläubigern belagert. Micawbers hatten vier Kinder, eines vier, eines drei Jahre alt und ein Zwillingspaar im Säuglingsalter. Mrs. Micawber war eine dünne, welke Dame, durchaus nicht mehr jung. Ich hätte nie gedacht, ehe ich heiratete, Gestatten Sie, aber ich muss mich erst setzen. Und damit sank sie auf einen Stuhl, der in meinem Zimmer stand. Ich hätte nie geglaubt, ehe ich heiratete und noch bei Papa und Mama war, dass ich einmal an fremde Leute würde vermieten müssen. Aber da Mr. Micawber in Geldverlegenheiten ist, müssen alle Rücksichten auf persönliche Gefühle vergessen werden. Mein Zimmer war unter dem Dach nach dem Hof hinaus, klein und sehr dürftig möbliert, was ich aber zunächst gar nicht wahrnahm, da Mrs. Micawber mich mit ihren Familienverhältnissen überfiel. Mr. Micawbers Bedrängnisse sind jetzt fast gerade erdrückend. Und ob es möglich sein wird, ihn wieder herauszubringen, weiß ich nicht. Sicher hatte sie allerlei unternommen, um die Misere abzuwenden. Und unten an der Haustür war eine große Messingplatte mit der Aufschrift »Mrs. Micawbers Pension für junge Damen, Zeuge ihres guten Willens«. Nur erfuhr ich nie, dass eine junge Dame zu ihr gekommen oder angemeldet worden war. Die einzigen Besucher, die ich gesehen oder von denen ich gehört habe, waren Gläubiger. Sie kamen zu allen Stunden und manche waren gar nicht zu bezähmen. Ein Mann, ich glaube, es war ein Schuhmacher, klemmte sich jeden Morgen schon früh um 7 Uhr zur Haustür herein. Das Haus war wie ausgestorben. Da er keine Antwort erhielt, wurde seine Wut immer größer. Und da auch das nichts wirkte, lief er auf die Straße hinaus und brüllte von dort aus seine Schmeicheleien zu den Fenstern hinauf, wo, wie er wusste, Mr. Micawber sich aufhielt. Ah, dass der Mensch so wenig imstande ist, sich gegen so etwas zu wehren! Sogar so sehr außer sich, dass er mit dem Rasiermesser einmal Bewegungen nach seinem Halse machte. Micawber! Aber eine halbe Stunde später putzte er sich mit ungewöhnlicher Sorgfalt die Schuhe und ging ein Liedchen trällernd fort. Mit vornehmerer Miene als je. Übrigens war Mrs. Micawber von ebenso elastischer Gemütsart. Ich weiß, dass sie einmal, als die königlichen Steuern eingefordert wurden, um 3 Uhr in Ohnmacht fiel und schon um 4 Uhr Hammelkoteletts und Warmbier mit glänzendem Appetit verzehrte, was 2 arme Teelöffel mit dem Versatzamt büßen mussten. Kurz, in diesem Hause und mit dieser Familie verbrachte ich meine freie Zeit. Mein Frühstück, aus einem Penny Brot und Milch für einen Penny bestehend, beschaffte ich mir selbst. Ein zweites Brötchen mit einem Stückchen Käse bewahrte ich in dem besonderen Fach eines besonderen Schrankes fürs Abendbrot, wenn ich nach Hause kam. Das machte allerdings ein Loch in die 6 oder 7 Schillinge, und ich war den ganzen Tag über in der Firma und musste mich die ganze Woche von dem Geld erhalten, dabei auch noch etwas zum Mittagessen. Oh, ich weiß, was diese Zeit damals für mich bedeutete. Ich weiß, dass ich hungrig auf den Straßen herumlungerte. Und ich weiß, dass, wenn mich nicht Gottes Güte geschützt hätte, ich leicht ein Dieb oder Landstreicher hätte werden können. Den Gedanken an eine Erlösung von diesem Dasein bei Merston und Grimby, wo ich dennoch eine gewisse Stellung einnahm, weil ich meine Arbeit ordentlich verrichtete, hatte ich ganz aufgegeben. Auch Peggotty entdeckte ich, teils aus Liebe zu ihr, teils aus Scham, in keinem Brief, und ich schrieb viele, die Wahrheit über mein unglückliches Dasein. Mr. Micawbers finanzielle Bedrängnisse vermehrten noch meine Verzweiflung. In meiner Verlassenheit wurde ich der Familie ordentlich zugetan und ging herum, beschäftigt mit der Last von Mr. Micawbers Schulden und überwältigt von Mrs. Micawbers grenzenlosem Vertrauen, das sie mir inzwischen geschenkt hatte. Master Copperfield, ich betrachte Sie nicht als Fremden und stehe daher nicht an, Ihnen zu sagen, dass Mr. Micawbers Finanzen zu einer Krise kommen. Das betrübte mich sehr und ich sah Mrs. Micawbers rote Augen mit größter Teilnahme an. Mit Ausnahme der Kruste eines Stücks alten Holländerkäses, die doch für kleine Kinder wahrhaftig nicht zum Essen taugt, ist auch kein Krümchen mehr in der Speisekammer. Als ich noch bei Papa und Mama war, war ich gewohnt, von der Speisekammer zu sprechen, und ich gebrauche das Wort fast ohne es zu wissen. Ich will damit nur sagen, dass nichts zu essen im Hause ist. Ich hatte noch 2 oder 3 Schillinge von meinem Wochenlohn in der Tasche, holte sie eilfertig heraus und bat Mrs. Micawber mit aufrichtig gefühlter Teilnahme, sie als Darlehen anzunehmen. Aber sie steckte mir das Geld wieder in die Tasche. Nein, lieber Master Copperfield, das sei fern von mir. Aber Sie sind verständig über Ihre Jahre und Sie könnten mir einen anderen Dienst erweisen, wenn Sie wollen. Sehen Sie, das Silberzeug habe ich selbst weggeschafft. Aber für mich sind diese Gänge, wegen meiner Erinnerungen an Papa und Mama, doch sehr schmerzlich. Auch sind die Zwillinge ein großes Hindernis. Und Mr. Micawber würde seinen Empfindungen nie gestatten, auch noch den Rest unserer Habe fortzuschaffen. Ich verstand sie sehr gut und begann seit dieser Zeit, die tragbaren Gegenstände im Hause in Geld umzusetzen. Bei dem Antiquar und beim Pfandleiher wurde ich bald sehr bekannt. Mr. Micawbers Bedrängnisse kamen aber dennoch wirklich zu einer Krise. Und eines Morgens früh wurde er verhaftet und in das King's Bench Gefängnis gebracht. Ich sah ihn fortgehen. Der Abschied war herzzerreißend. Aber ich hörte später, dass er vor dem Mittagessen noch ganz fidel eine Partie Kegel gespielt hatte. Am ersten Sonntag nach seiner Verhaftung sollte ich ihn besuchen und bei ihm essen. Er wartete auch pünktlich auf mich hinter dem Einlasspförtchen und wir gingen hinauf in sein Zimmer, das im vorletzten Stock lag. Dort beschwor er mich feierlich, mir an seinem Schicksal ein Beispiel zu nehmen. Jawohl, Master Copperfield, ein Beispiel. Vergessen Sie nie, dass ein Mann mit 20 Pfund Jahreseinkommen glücklich ist, wenn er 19 Pfund, 19 Schilling und 6 Pence verausgabt, dass er sich aber zugrunde richtet, wenn er einen Schilling mehr verzehrt. Och, Master Copperfield, könnten Sie mir wohl einen Schilling für Porter leihen? Ich schreibe Ihnen eine Anweisung an Mrs. Micawber über den Betrag. Nachdem er das Geld bekommen hatte, wurde er wieder heiter. Bei Zeiten ging ich heim, um Mrs. Micawber mit einem Bericht über meinen Besuch zu trösten. Ich weiß nicht, wie die Möbel zum Familiennutzen verkauft wurden und wer sie kaufte. Auf jeden Fall wurden sie in einem großen Wagen fortgefahren. Mit Ausnahme des Bettes, einiger Stühle und des Küchentisches. Mit diesem Besitztum kampierten wir sozusagen in den beiden Wohnstuben des leeren Micawberschen Hauses. Wie lange, weiß ich nicht mehr, aber es kam mir sehr lange vor. Endlich entschloss sich Mrs. Micawber, ins Gefängnis zu ziehen. Die Betten wurden in die King's Bench geschickt, mit Ausnahme des meinigen, für das wir eine kleine Stube in der Nähe des Gefängnisses mieteten. Mit dieser Regelung war ich sehr zufrieden, denn die Micawbers und ich hatten uns in der Not zu sehr aneinander gewöhnt, um uns trennen zu können. Die ganze Zeit über arbeitete ich bei Merston und Grimby in derselben niederen Beschäftigung, mit demselben Gefühl unverdienter Erniedrigung wie zu Anfang. Die einzigen Veränderungen, deren ich mir bewusst war, sind erstens, dass ich äußerlich noch mehr heruntergekommen war und zweitens, dass die Sorge um Mr. und Mrs. Micawber bei weitem weniger auf mir lastete, denn einige Verwandte oder Freunde unterstützten sie jetzt. Und sie lebten besser im Gefängnis als in der letzten Zeit außerhalb desselben. Ich frühstückte jetzt bei ihnen und ging abends meist wieder zu ihnen. Die Krisis, die Mr. Micawber so viel zu schaffen gemacht hatte, schien nun auch überwunden zu sein, wie mich Mrs. Micawber eines Tages unterrichtete. Meine Familie, Master Copperfield, meine Familie hat beschlossen, Mr. Micawber solle sich unter den Schutz des Bankrottgesetzes begeben. Damit hat er Aussicht, in etwa 6 Wochen seine Befreiung zu erwirken. Und dann bezweifle ich nicht, dass ich mit Gottes Hilfe wieder vorwärts kommen kann und ein ganz neues Leben anfangen werde, wenn sich etwas findet. Wenn sich etwas findet. Diese Redewendung gebrauchte Mr. Micawber nun recht oft. Immer dann, wenn er Pläne über seine Zukunft schmiedete. Ich kann mich übrigens erinnern, dass Mr. Micawber um diese Zeit eine Petition an das Unterhaus um Abänderung der Gesetze über die Schuldhaft entwarf, die er dann im Club, der sich im Gefängnis befand und in welchem Mr. Micawber als Gentleman in großem Ansehen stand, vorlas. Diese Petition kam denn auch zur rechten Zeit zur Verhandlung und das Gericht ordnete zu meiner großen Freude Mr. Micawbers Freilassung an. Seine Gläubiger waren nicht unversöhnlich. Selbst dieser grimmige Schuster, Master Copperfield, hat vor Gericht erklärt, er trage mir nichts nach. Nun, und ich will ihm sein schändliches Gejohle unter meinem Fenster verzeihen und meine Schuld bei ihm bezahlen, wenn sich etwas findet. Selbstverständlich wurde das Ereignis auch im Club gebührend gefeiert. Und während Mr. Micawber die Begeisterung seiner Clubfreunde teilte, verspeisten Mrs. Micawber und ich, umgeben von schlummernden Kindern, ganz privatim einen Lammbraten. Sie essen nicht genug, lieber Master Copperfield. Aber lassen Sie uns jetzt mit einem frischen Glas Flip auf das Wohl von Papa und Mama trinken. Wir stießen an und sie trank in langen Zügen, ehe sie wieder begann. Leider sind sie tot. Meine Mutter schied von dieser Welt, bevor Mr. Micawbers Bedrängnisse anfingen. Mein Papa lebte noch, um mehrere Male für Mr. Micawber Bürgschaft zu leisten. Und starb dann, beweint von einem zahlreichen Freundeskreis. Sie schüttelte den Kopf und ließ eine Träne auf den Zwilling fallen, der gerade bei der Hand war. Ich aber ergriff diese Gelegenheit, um mich nach ihrer und Mr. Micawbers Zukunft zu erkundigen. Meine Familie, Master Copperfield, also meine Familie ist der Meinung, dass für einen Mann von solcher Fähigkeit mit einiger Fürsprache etwas beim Zollamt getan werden kann. Da meine Familie in Plymouth einigen Einfluss hat, soll Mr. Micawber sich dorthin begeben. Und ich begleite ihn. Diese letzten Worte sprach sie mit nicht geringer Wehmut in der Stimme. Die Ereignisse des Tages oder die Zwillinge oder aber auch der Flip mussten sie so weich gemacht haben, denn sie begann nun zu weinen. Ich werde Mr. Micawber nie verlassen, Master Copperfield. Mr. Micawber hat mir vielleicht zu Anfang seine Bedrängnisse verheimlicht, aber sein sanguinisches Temperament hat ihn wohl zu dem Glauben verleitet, er werde bald darüber hinaus sein. Das Perlenhalsband und die Armbänder, die ich von Mama geerbt habe, sind um den halben Wert verkauft worden. Und der Korallenschmuck, den mir Papa zur Hochzeit schenkt, ist buchstäblich verschleudert worden. Aber ich werde Mr. Micawber nie verlassen. Ihre Rührung wurde immer größer und ihre Stimme immer lauter. Niemals werde ich ihn verlassen, nie. Und wenn man es von mir verlangt. Mir wurde ganz ängstlich zumute, als ob ich das je von ihr angenommen hätte. Und ich sah sie voll Unruhe an. Mr. Micawber hat seine Fehler. Ich leugne nicht, dass er mit dem Geld nicht umzugehen weiß. Ich leugne nicht, dass er mich über seine Mittel und seine Schulden im Dunkeln gelassen hat. Aber ich werde Mr. Micawber nie verlassen. Ich wusste mir keinen anderen Rat, als in das Clubzimmer zu gehen und Mr. Micawber zu rufen. Emma, mein Engel, was fehlt dir? Ich werde dich nie verlassen, Micawber. Mein Leben. Er drückte sie an die Brust. Davon bin ich vollkommen überzeugt. Er ist der Vater meiner Kinder. Er ist der Erzeuger meiner Zwillinge. Er ist der Gatte meiner Seele. Und ich will Mr. Micawber nie, nie, nie verlassen. Aber ich glaube dir ja, mein Engel. So beruhige dich doch. Er hatte sich mit leidenschaftlicher Teilnahme über sie gebeugt. Komm, beruhige dich. Aber so sieh mich doch an, mein Engel. Emma! Aber je mehr er Mrs. Micawber bat, ihn anzusehen, desto mehr starrten ihre Augen ins Leere. Und je mehr er sie bat, sich zu fassen, desto weniger gelangte sie dazu. Die Folge war, dass Mr. Micawber ebenfalls bald so gerührt wurde, dass sich seine Tränen mit ihren und meinen vermischten, bis keiner von uns weder aus noch ein wusste und Mr. Micawber uns zu retten versuchte, indem er seine Frau kurzerhand zu Bett brachte. Ich erkannte damals ganz klar, dass die Familie Micawber London verlassen würde und ein Abschied nahe war. Auf meinem Nachhauseweg an jenem Abend und in den schlaflosen Stunden damals kam mir der Gedanke, der bald ein fester Entschluss werden sollte. Ich hatte mich so sehr an die Micawbers gewöhnt, dass ich mir ein Leben in London ohne sie, allein, nicht mehr vorstellen konnte. Zugleich sah ich ein, dass niemand mich aus meiner Lage befreien würde, wenn ich es nicht selbst versuchte. Und so beschloss ich, der sauren Plackerei bei Murdstone und Grimby ein Ende zu machen, sobald die Micawbers London verlassen würden, was etwa eine Woche später geschah. Nachdem wir Abschied gefeiert hatten, begleitete ich tags darauf die ganze Familie zur Landkutsche und sah mit betrübtem Herzen, wie sie ihre Plätze einnahmen. Master Copperfield, Gott segne Sie. Ich kann Sie nie vergessen, das wissen Sie. Und ich möchte es auch nicht, wenn ich es könnte. Copperfield, leben Sie wohl. Wenn ich mich im Lauf der schwindenden Jahre überreden könnte, dass mein verlorenes Leben für Sie eine Warnung gewesen ist, dann würde ich fühlen, dass ich einem anderen Menschen nicht ganz vergeblich seinen Platz auf Erden weggenommen hätte. Wenn sich etwas finden sollte, worauf ich ziemlich fest vertraue, so werde ich mich außerordentlich glücklich schätzen, falls ich etwas für Ihr Weiterkommen tun kann. Als die Kutsche davonfuhr, konnte ich die Familie vor lauter Taschentüchern, die sie schwenkten, kaum sehen. In einer Minute war sie verschwunden. Ich aber wurde mir über meinen Entschluss, auch fortzugehen, immer klarer. Ich hatte mir vorgenommen, in die Provinz zu gehen. zu der einzigen Verwandten, die ich auf der Welt noch hatte, zu meiner Tante Miss Betsy, und ihr mein Leiden zu erzählen. Immer und immer wieder hatte ich mir die alte Erzählung meiner Mutter von jener Begegnung vor meiner Geburt zurückgerufen, hatte mir meine Tante genau vorgestellt, als eine Ehrfurcht und Grauen erweckende Gestalt, aber mit einem Wesenszug, bei dem ich gern verweilte und der mich ermutigte, zu ihr zu gehen. Ich konnte nicht vergessen, wie meine Mutter geglaubt hatte, die Hand der Tante sanft auf ihrem Haar zu fühlen. Und daraus machte ich mir mein eigenes Bild von ihr und bekam Mut zu meinem Vorhaben. Da ich nicht einmal wusste, wo meine Tante wohnte, schrieb ich einen langen Brief an Peggotty und fragte sie beiläufig nach ihrer Adresse. In demselben Brief sagte ich Peggotty, dass ich zu einem besonderen Zweck eine halbe Guinea brauche und dass ich ihr sehr dankbar wäre, wenn sie mir das Geld leihen wollte. Am Tag der Rückzahlung würde ich ihr dann mitteilen, wozu ich es gebraucht hätte. Peggottys Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Sie legte die halbe Guinea bei und schrieb mir, dass Miss Betsy in der Nähe von Dover wohne. Ob aber in Dover selbst oder in Hyde, Sandgate oder Folkestone, das könne sie nicht sagen. Ich erfuhr aber, dass diese Orte alle dicht beieinander lagen. Und so bereitete ich sorgfältig alles vor, um mich gegen Ende der Woche auf den Weg zu machen. Es war eine Reise voller Abenteuer und Entbehrungen. Mit wunden Füßen und todmüde legte ich die letzten Meilen zurück. Ich hatte alles verkauft, um mich überhaupt nur am Leben zu erhalten. Und als ich endlich auf die kahlen Weidendünen bei Dover kam, war mein Geld längst zu Ende und ich war hungrig und durstig und schien meinem Ziel so fern, als ob ich in London geblieben wäre. Wo sollte ich meine Tante suchen? Glücklicherweise halfen mir freundliche Leute, die ich in der Stadt um Auskunft bat, und so gelangte ich dann endlich zu einem schmucken Häuschen mit freundlichen Bogenfenstern, das in einem sorgfältig gepflegten Garten mit Kieswegen und vielen Blumen stand. Meine Schuhe waren durch die lange Reise in einem kläglichen Zustand. Die Sohlen hatten sich stückweise losgelöst, das Oberleder war geplatzt. Mein Hut, der mir auch als Nachtmütze gedient hatte, war so zerdrückt und formlos, dass es jede alte Bratpfanne auf einem Düngerhaufen ohne Beschämung mit ihm aufnehmen konnte. Mein Hemd und meine Hosen verfärbt von der Hitze, dem Tau, dem Gras und dem Kalkboden, auf dem ich geschlafen hatte, und außerdem zerrissen, hätten die Vögel aus dem Garten meiner Tante verscheuchen können, wie ich so vor der Tür stand. Mein Haar hatte seit London keine Bürste und keinen Kamm gesehen. Im Gesicht, am Hals und den Händen hatten mich Luft und Sonne dunkelbraun gebrannt. In diesem Aufzug war ich im Begriff, mich meiner gefürchteten Tante vorzustellen und meinen ersten Eindruck auf sie zu machen. Da mich die fortdauernde Ruhe in den Wohnstubenfenstern schließen ließ, dass sie nicht zu Hause sei, wendeten sich meine Augen zu den Fenstern darüber, wo ich einen freundlich aussehenden Herrn mit rotem Gesicht und grauen Haaren erblickte, der ein Auge auf drollige Weise zukniff, mehrere Male mit dem Kopf nickte, mich anlachte und wieder verschwand. Dieses Benehmen raubte mir vollends den letzten Rest meiner Fassung, und ich war dabei, wieder fortzuschleichen, als eine ältere Dame aus dem Hause trat. Ich erkannte in ihr sofort Miss Betsy, denn sie kam genauso aus dem Hause stolziert, wie sie nach der Erzählung meiner Mutter in unserem Garten stolziert war. Fort! Marsch fort! Hier werden keine Jungens geduldet! Mir schlug das Herz bis zum Halse. Na, wird's bald? Damit ging sie und schickte sich an, etwas auszugraben. Nach einer Weile bemerkte sie mich wieder. Was willst du denn? Ich erklärte ihr rundheraus, wer ich sei. Großer Gott! David Copperfield aus Blunderstone? Oh Gott! David Copperfield, den ich besucht habe, ehe er geboren wurde? Sie starrte mich dabei an, bis ich zu weinen anfing. Jeanette! Aus dem Haus trat eine Dienerin. Ma'am? Geh hinauf, empfiehl mich Mr. Dick und sage ihm, ich wünsche ihn zu sprechen. Sehr wohl, Ma'am. Komm mit, Copperfield. Damit ging sie vor mir her ins Haus und führte mich in die Stube. Dann schloss sie einen hohen Schrank auf, nahm mehrere Flaschen heraus und goss mir aus jeder etwas in den Mund. Mach den Mund richtig auf. Ich glaube, sie muss blind zugegriffen haben, denn ich weiß gewiss, ich schmeckte Aniswasser, Anchovissoße und Salatsoße. Hier, leg dich hin, auf das Sofa. Oh Gott, halt! Erst die Decke hier. Du machst mir ja alles schmutzig. Mr. Dick kommt sofort, Ma'am. Jeanette wunderte sich nicht wenig, als sie mich auf dem Sofa liegen sah. Was stehst du hier rum, Jeanette? Geh in die Küche, mach Tee. Meine Tante ging, die Hände auf dem Rücken, im Zimmer auf und ab, bis der Herr, der mich aus dem oberen Fenster angeblinzelt hatte, lachend eintrat. Mr. Dick, seien Sie kein Tor. Denn niemand kann verständiger sein als Sie, wenn Sie dazu Lust haben. Wir wissen das alle. Also seien Sie vernünftig. Der Herr machte sogleich ein ernstes Gesicht und sah mich an, als ob er mich bitten wollte, nichts von der Szene am Fenster zu verraten. Mr. Dick, Sie haben mich von David Copperfield erzählen hören. David Copperfield? Jetzt tun Sie nicht so, als ob Sie kein Gedächtnis hätten. David Copperfield? Ja, gewiss. David, ja, ganz gewiss. Das hier ist sein Sohn, Mr. Dick. Er wäre seinem Vater so ähnlich als nur möglich, wenn er nur nicht zugleich seiner Mutter so ähnlich wäre. Sein Sohn? Davids Sohn? Ja, sein Sohn. Sagte ich nicht immer, dass ihr Verstand scharf wie eine Lanzette ist? Also, jetzt beantworten Sie mir eine Frage. Was soll ich mit ihm anfangen? Was Sie mit ihm anfangen sollen? Er kratzte sich verlegen hinterm Ohr. Anfangen sollen? Ich brauche einen sehr guten Rat. Wenn ich Sie wäre, so würde ich... Er starrte mich dabei an. Mein Anblick schien ihm einen plötzlichen Gedanken einzuflößen, den er auch sogleich loswerden wollte. Ja, ich würde ihn waschen. Jeanette! Jeanette, mach Feuer im Badeofen! Obgleich mich dieses Zwiegespräch sehr interessierte, konnte ich doch nicht umhin, währenddessen meine Tante und Mr. Dick zu beobachten. Meine Tante war eine große Dame mit strengen Zügen, aber keineswegs hässlich. Diese Strenge sprach sich nicht nur in ihrer Stimme und ihrem Gesicht aus, sondern auch in ihrer Kleidung und ihrer ganzen Haltung. Dabei hatte sie lebhafte, glänzende Augen. Ihr Haar, das schon ergraut war, hatte sie in zwei Hälften geteilt. Ihr Kleid war lavendelfarbig und ausnehmend ordentlich, aber so kurz und knapp gemacht, als ob sie so wenig wie möglich geniert zu sein wünschte. An der Seite trug sie eine goldene Uhr, die wegen ihrer Größe und den daran befindlichen Siegeln eher für einen Herrn gepasst hätte. An ihrem Hals bemerkte man etwas wie einen Kragen aus Leinen und an ihren Händen etwas wie Manschetten. Mr. Dick hatte graues Haar und, wie gesagt, ein rotes Gesicht. Seine großen Augen standen weit hervor und hatten einen eigentümlichen, wässrigen Glanz, der mich in Verbindung mit seinem zerstreuten Wesen, seiner Unterwürfigkeit gegen meine Tante und seiner kindischen Freude, wenn sie ihn lobte, auf den Gedanken brachte, dass er ein wenig verrückt sei. Das Bad war eine wahre Erquickung für mich. Nicht nur, dass ich wirklich sauber aus ihm hervorging, es wirkte auch auf meine Gemütsstimmung freundlich. Und ich schlief, in ein Hemd und eine Hose von Mr. Dick gesteckt und in Schals gewickelt, bald danach auf dem Sofa ein. Als ich geweckt wurde, war der Tisch schon gedeckt. Wir aßen, tranken Tee und setzten uns ans Fenster. Und ich musste meine ganze Geschichte erzählen, von Anfang an. Dabei ruhten die Augen meiner Tante auf Mr. Dick. Vielleicht wäre er sonst eingeschlafen oder hätte bisweilen gelächelt, was sie ihm sicher nicht gestattet hätte. Denn sie nahm meine Geschichte sehr ernst. Was nur deiner Mutter, diesem unglücklichen Kinde, eingefallen sein muss, noch einmal zu heiraten. Vielleicht hat sie sich in ihren zweiten Mann verliebt. Verliebt? Wie kann sie sich verlieben in einen Mörder oder einen Mann, der beinahe so heißt, Mörsten? Und dann ist da das Weib mit dem heidnischen Namen. Damit meinte sie meine Peggotty. Diese Person, diese Peggotty, die muss nun auch heiraten. Weil sie nicht genügend gesehen hat, was für schlimme Folgen das mit sich bringt, heiratet sie auch. Ich hoffe bloß, dass ihr Mann einer von den Dreschflegeln ist, die man in den Zeitungen findet. Und sie tüchtig durchbläut. Hier konnte ich nicht an mich halten und protestierte heftigst, wo doch meine Peggotty das treueste, liebenswerteste Wesen von der Welt war und Mr. Barkis ihr gewiss nie ein Leid antun würde. Nun gut, nun gut. Das Kind hat recht, wenn es zu denen hält, die zu ihm gehalten haben. Damit hatte sie ihre Hand auf meine Schulter gelegt. Jetzt, Mr. Dick, will ich Ihnen eine andere Frage vorlegen. Sehen Sie sich das Kind an. Davids Sohn? Ganz richtig bemerkt. Was würden Sie jetzt mit ihm machen? Ich erwartete die entscheidende Antwort auf die Frage nach meiner Zukunft. Ich würde ihn zu Bett bringen. Meine Tante triumphierte. Janet! Ja, Ma'am? Mr. Dick rät uns immer das Rechte. Wenn das Bett fertig ist, wollen wir ihn hinaufbringen. Das Bett ist fertig, Ma'am. Also dann. Ist draußen etwas verbrannt, Janet? Jawohl, Ma'am. Unten in der Küche. Master Davids alte Kleider. Eine gute Tat, Janet. Ich wusste nicht recht, wie ich mich am nächsten Tag kleiden würde, aber das kümmerte zunächst niemand. Ich wurde in ein Zimmer gebracht, das dem Meere zulag. Das Haus stand direkt an der Küste. Ich erinnere mich, dass ich zunächst im Bett sitzen blieb, nachdem ich mein Nachtgebet gesprochen hatte, und auf das mondbeschienene Wasser blickte, als hoffte ich, in ihm mein Schicksal wie in einem offenen Buch zu lesen. Ich erinnere mich, wie sich in mir allmählich ein Gefühl der Dankbarkeit und Ruhe regte, das mir das Bett und die schneeweißen Laken einflößten. Und ich erinnere mich, wie ich dann auf dem mild glänzenden silbernen Streifen auf dem Meere hinüber in die Welt der Träume zu schwimmen schien. Ich habe an diesen Mr. Murdstone einen Brief geschrieben und ihm gesagt, er solle hierher kommen. Oder er bekommt es mit mir zu tun, darauf kann er sich verlassen. Ich sah meine Tante mit bangen, fragenden Augen an. Ich glaube zwar nicht, dass du zu ihm zurückkehren wirst. Das konnte ich mir auch nicht denken. Nun, wir werden sehen. Ich war zum Frühstück in der Aufmachung vom Tag zuvor erschienen, in Hemd und Hose von Mr. Dick. Meine Tante und ich frühstückten allein, aber als wir fertig waren, bat sie mich, zu ihm hinaufzugehen. Du wirst mich Mr. Dick bestens empfehlen und ihn fragen, wie er mit seiner Denkschrift vorwärts kommt. Übrigens darfst du nicht glauben, dass er keinen längeren Namen hat. Oh nein, Babley. Mr. Richard Babley ist des Herrn wahrer Name. Aber nenne ihn beileibe nicht so. Er kann den Namen nicht ausstehen. Das ist einer seiner Eigenheiten, obgleich er es auch wiederum nicht gerade zu den Eigenheiten rechnen kann. Denn er ist von einigen, die diesen Namen führen, schlecht genug behandelt worden, um einen tödlichen Widerwillen gegen ihn zu hegen. Also nimm dich in Acht, mein Kind, dass du ihn nie anders nennst als Mr. Dick. Und nun geh hinauf zu ihm. Und so ging ich mit meiner Botschaft hinauf. Unterwegs dachte ich, wenn Mr. Dick schon lange ebenso eifrig an seiner Denkschrift gearbeitet hätte, wie ich es heute früh beim Vorbeigehen durch die offene Tür gesehen hatte, so müsse er gut damit vorwärts kommen. Als ich hineinkam, schrieb er höchst eifrig und sein Kopf lag fast auf dem Papier. So vertieft war er in seiner Arbeit, dass ich Zeit genug hatte, einen großen Papierdrachen in einer Ecke, ein Durcheinander von Manuskripten, die vielen Federn und vor allem die viele Tinte zu betrachten, die er vorrätig hatte, bis er meine Anwesenheit bemerkte. Ach, Phoebus! Er legte die Feder aus der Hand. Wie sieht's aus in der Welt? Ach, ich will dir etwas sagen. Ich möchte es nicht weitergesagt wissen. Es ist eine verrückte Welt, ist es. Verrückt wie ein Irrenhaus, mein Sohn. Er nahm eine Prise aus einer großen, runden Tabaksdose, die auf dem Tisch stand, und lachte herzlich. Dann richtete ich meinen Auftrag aus. Oh, richte ihr meine Empfehlungen aus und sage ihr, ich glaube, ich hätte jetzt einen Anfang. Ich glaube, ich habe ihn, betonte er abermals, indem er mit der Hand durch das graue Haar fuhr und einen Blick auf die Schrift warf, der eher alles andere als Zuversicht ausdrückte. Dann sah er mich wieder an. Du bist doch einmal in die Schule gegangen, nicht wahr? So pass einmal auf. Kannst du dich auf das Jahr besinnen, in welchem König Karl dem I. der Kopf abgeschlagen worden ist? Nun, das wusste ich. Es war das Jahr 1649, wenn ich nicht irre. So ist es. 1649. So meint man. So sagen es die Bücher. Hier hob er den Zeigefinger, um etwas Wichtiges anzudeuten. Aber ich sehe nicht ein, dass das wahr sein kann. Denn wenn es so lange her wäre, wie hätte da seiner Umgebung das Versehen unterlaufen können, ein paar Sorgen aus seinem Kopf nachdem er abgeschlagen war, in meinen zu stecken? Mich versetzte diese Frage in großes Erstaunen. Aber ich konnte über diesen Punkt keine Auskunft geben. Es ist doch seltsam, dass ich nie damit ins Reine kommen kann. Das wird mir nie klar werden. Aber es tut nichts, nein, es tut nichts. Ich habe Zeit genug. Meine Empfehlung an Miss Trotwood, deine Tante, und ich käme recht gut vorwärts. Ich wollte hinausgehen, als er meine Aufmerksamkeit auf den Drachen lenkte. Was sagst du zu diesem Drachen? Gefällt dir was? Ich nickte zustimmend. Ich hab ihn gemacht. Wir wollen ihn zusammensteigen lassen, ja? Sieh einmal her. Er zeigte mir, dass er mit Manuskriptblättern bekleidet war, die sehr eng und sorgfältig, aber doch so deutlich geschrieben waren, dass ich beim Überfliegen mehrerer Zeilen an ein oder zwei Stellen wieder eine Anspielung auf den Kopf König Karls I. erblickte. Bindfaden ist genug da. Und wenn er hochfliegt, nimmt er die Tatsachen weit weg. Das ist meine Manier, zu verbreiten. Ich weiß nicht, wo sie niederfallen. Das hängt von Umständen und vom Wind ab. Aber darauf lasse ich's ankommen. Sein Gesicht war so sanft und freundlich und hatte etwas so Ehrwürdiges an sich, obgleich es gesund und frisch war, dass ich nicht recht wusste, ob er nicht mit mir einen Scherz machen wollte. Also lachte ich und wir schieden als die besten Freunde. Als ich wieder unten ins Zimmer trat, empfing mich meine Tante sofort mit neugierigen Fragen. Nun, Kind, wie steht es mit Mr. Dick heute Morgen? Was denkst du von ihm? Ich wollte zwar der Frage durch die Antwort ausweichen, dass ich ihn für einen sehr netten Mann hielte, aber meine Tante war nicht so leicht abzuspeisen. Komm, wenn du eine Schwester hättest, so sage ich dir. Diese deine Schwester Betsy Trotwood hätte mir sofort gesagt, was sie wirklich denkt. Und sicherlich geantwortet, dass sie ihn für verrückt hielte. Ich merkte, dass sie mich auf gefährlichen Boden locken wollte, doch ich kam nicht weiter zu Wort. Nun, wenn es etwas in der Welt gibt, was Mr. Dick nicht ist, so ist es das. Er ist verrückt genannt worden. Ich finde ein seltenes Vergnügen darin zu sagen, er ist verrückt genannt worden. Denn ich hätte sonst nicht das Vergnügen seiner Gesellschaft und den Nutzen seines Rates gehabt in den letzten 10 Jahren. Und saubere Leute waren es, die die Keckheit hatten, ihn verrückt zu nennen. Mr. Dick ist ein entfernter Verwandter von mir. Aber das ist hier nicht wichtig. Jedenfalls, wenn ich nicht gewesen wäre, so hätte ihn sein leiblicher Bruder sein ganzes Leben lang eingesperrt. Dieser hochmütige Narr. Erst schickte er ihn in ein Privatirrenhaus, weil er ihn in seinem Hause nicht haben wollte. Dann war ihm das zu teuer. Nun, aber da habe ich nicht zugesehen. Ich habe diesem Bruder gesagt, geben Sie ihm sein kleines Einkommen und dann mag er zu mir ziehen. Ich fürchte mich nicht vor ihm. Und so erhielt ich ihn. Und seitdem hat er mich nie mehr verlassen. Er ist das freundlichste und zugänglichste Geschöpf auf der Welt. Und was für ein Ratgeber. Aber niemand außer mir kennt seine Befähigung. Damit strich sie ihr Kleid glatt und schüttelte den Kopf, als ob sie trotzige Verachtung gegen die ganze Welt aus dem einen striche und aus dem anderen schüttelte. Er hatte eine Lieblingsschwester. Aber die tat, was sie alle tun, und heiratete. Und ihr Mann tat ebenfalls, was sie alle tun, und machte sie unglücklich. Und das machte auf Mr. Dickens Gemüt einen solchen Eindruck, dass er, die Furcht vor seinem Bruder kam noch hinzu, dass er ein hitziges Fieber bekam. Das war, bevor er hierher zog. Aber die Erinnerung daran drückt ihn jetzt noch, wenn er von König Karl I. spricht. Ich erinnerte mich an diese Erwähnung. Das ist so eine allegorische Art, es auszudrücken. Seine Krankheit erinnert ihn natürlich an Zerstörung. Und das ist das Bild oder das Gleichnis oder wie es sonst heißt, das er anzuwenden beliebt. Natürlich ist es nicht üblich, sich so auszudrücken. Und deshalb bestehe ich auch darauf, dass kein Wort davon in seine Denkschrift aufgenommen wird. Er schreibt nämlich eine Denkschrift für einen von diesen Leuten, die bezahlt werden, damit ihr Andenken gefeiert wird, für irgendeinen Lordkanzler. Und immer bringt er seinen Karl I. hinein. Aber es schadet nichts. Er hat auf diese Art wenigstens Beschäftigung. Es war mehr als nur eigennützige Hoffnung für mich selbst, die mich bei ihrer Erzählung erfüllte. Ich begann zu fühlen, dass meine Tante neben ihren Wunderlichkeiten und Launen Eigenschaften besaß, die man ehren und denen man Vertrauen schenken musste. Und meine Tante flößte mir viel mehr Achtung ein als Furcht. Aber noch lebte ich in der Angst vor der Begegnung mit Mr. Murdstone, meinem Stiefvater. Oder vor allem, was mit einer Auseinandersetzung zwischen ihm und meiner Tante zusammenhing. Und richtig, der Tag kam. Mr. Murdstone erschien, begleitet von seiner Schwester Jane Murdstone. Es gab eine aufregende und ebenso peinliche Szene, bei der außer Mr. Dick auch ich zugegen sein musste, wie meine Tante es gewollt hatte. Sie sind also Mr. Murdstone, der die Witwe meines seligen Neffen David Copperfield von Blunderstone Crane Nest geheiratet hat. Allerdings. Sie werden die Bemerkung entschuldigen, aber ich glaube, es wäre viel besser und heilsamer gewesen, wenn Sie sich um das arme Kind nicht bekümmert hätten. Diese Rede reizte Miss Murdstone. Ich stimme insofern mit Miss Trotwood überein, als ich glaube, unsere vielbeklagte Clara, des Knaben Mutter, war in allen wesentlichen Punkten wirklich ein Kind. Es ist ein Trost für uns beide, Madam, die wir in die Jahre kommen und schwerlich durch unsere persönlichen Reize unglücklich gemacht werden können, dass niemand dasselbe von uns sagen kann. Unzweifelhaft. Und es wäre gewiss, wie Sie sagen, besser gewesen, wenn mein Bruder diese Ehe nie eingegangen wäre. Ich war immer dieser Meinung. Das bezweifle ich keinen Augenblick. Ich möchte zum Gegenstand Ihres Briefes kommen, Madam. Dieser unglückliche Knabe ist von seinen Freunden und von seiner Beschäftigung fortgelaufen und hat es vorgezogen, sich als Vagabund herumzutreiben, um endlich in Lumpen zu Ihnen zu kommen, Miss Trotwood, um sich an Sie zu wenden. Mir sagt das genug. Sprechen wir doch erst einmal vom achtbaren Geschäft. Wenn es Ihr eigener Sohn gewesen wäre, so hätten Sie ihn wahrscheinlich auch das Handwerk des Flaschenspülers erlernen lassen. Wie? Wenn es meines Bruders eigener Sohn gewesen wäre, so wäre sicherlich sein Charakter ein ganz anderer gewesen. Jane, ich möchte dieses Gespräch abkürzen. Ich komme zum ersten und letzten Mal hierher, um den Jungen mitzunehmen. Ist er bereit zu gehen, so wollen wir unverzüglich aufbrechen. Er ist es nicht. Nun, so ist ihm meine Tür in Zukunft verschlossen. Meine Tante hatte ihm mit der gespanntesten Aufmerksamkeit zugehört. Sie saß dabei, die Hände über ein Knie gefaltet, vollkommen aufrecht. Jetzt aber sah sie Mr. Dick an, dessen Gesicht sofort aufleuchtete. Mr. Dick, was soll ich mit dem Jungen anfangen? Lassen Sie ihm sogleich einen Anzug anmessen. Geben Sie mir Ihre Hand, Mr. Dick. Ihr gesunder Verstand ist unschätzbar. Mr. Murdstone, Sie können gehen, wenn Sie Lust haben. Ich will es mit dem Knaben versuchen. Wenn er wirklich so ist, wie Sie ihn schildern, so kann ich wenigstens ebenso viel für ihn tun wie Sie. Ich glaube aber kein Wort davon. Miss Trotwood, wenn Sie ein Mann wären... Dummes Zeug! Glauben Sie etwa, ich weiß nicht, was für ein Leben das arme, unglückliche, verblendete Kind, die arme Clara, mit Ihnen geführt hat? Glauben Sie mir, ich durchschaue Sie. Erst zuckersüß um Sie herumgeschwänzelt und eine Affenliebe diesem Jungen gegenüber geheuchelt. Und als Sie das arme Ding im Garn hatten, Gott verzeih mir's, dass ich es so nennen muss, da haben Sie sie eingesperrt wie einen Vogel, damit sie Ihre Weisen singen lerne. Sie waren ein Tyrann gegen das arme, unschuldige Kind und haben ihr das Herz gebrochen. Das ist die Wahrheit zu Ihrer Erbauung, wenn sie Ihnen auch nicht gefällt. Sie haben sie gequält, indem Sie diesen Knaben quälten. Und das ist eine peinliche Erinnerung für Sie und macht Ihnen den Anblick dieses Jungen verhasst. Ach. Ja, ja, Sie brauchen nicht die Achseln zu zucken. Das ist die reine Wahrheit. Ich sah deutlich, wie die Worte meiner Tante ihn trafen. Mr. Murdstone hatte alle Farbe aus dem Gesicht verloren, obwohl noch immer ein starres Lächeln darauf lag. Damit ist alles gesagt, Sir. Glückliche Reise. Und auch Ihnen empfehle ich mich, Madam. Meine Tante war so energisch geworden, dass Miss Murdstone stumm ihrem Bruder den Arm gab und stolz das Haus verließ. Ich fasste mir ein Herz, lief zu meiner Tante und küsste sie. Dann schüttelte ich Mr. Dick die Hand, der gar nicht wieder aufhören konnte, mir die Hand zu schütteln, und die glückliche Beendigung dieser Angelegenheit mit einem lauten Lachen begrüßte. Davids Sohn, wollen wir nun den Drachen steigen lassen? Mr. Dick, Sie haben sich nun zusammen mit mir als Vormund dieses Kindes zu betrachten. Es soll mich freuen, der Vormund von Davids Sohn zu sein. Sehr gut. Also, das ist abgemacht. Und ich werde ihn Trotwood nennen. Meinen Sie nicht auch? Ganz gewiss. Ganz gewiss. Nennen Sie ihn Trotwood. Davids Sohn Trotwood. Trotwood Copperfield, meinen Sie? Ja, Allerdings, ja, doch Trotwood Copperfield. Meine Tante fasste diesen Gedanken mit solcher Lebhaftigkeit auf, dass einige an diesem Nachmittag fertig gekaufte Kleidungsstücke von ihrer eigenen Hand und mit unverlöschlicher Tinte sofort Trotwood Copperfield gezeichnet wurden. So begann ich mein neues Leben mit einem neuen Namen und in einer neuen Umgebung. Für das alte Leben aber bei Merston und Grimby in London war für immer ein Vorhang gesunken. Meine Tante hatte mit rascher Entschlossenheit meine Erziehung in die Hand genommen und mich eines Tages kurzerhand mit meinen Sachen in eine Chaise geladen, um mit mir nach Canterbury zu fahren. Dort wollte sie ihren Freund und Anwalt Mr. Wickfield um Rat und Hilfe bitten, um für mich die geeignete Schule und den richtigen Lehrer zu suchen. Mr. Wickfield war mit Dr. Strong befreundet, der in seiner Schule etwa 75 Knaben erzog und der auch mich aufnahm. Nur konnte ich in seiner Schule nicht wohnen, und daher beschloss Mr. Wickfield, mich in seinem Hause aufzunehmen. Er scheint sehr still zu sein, Miss Trotwood. Er wird mich nicht im geringsten stören. Das Haus eignet sich vortrefflich zum Studieren. Es ist so still wie ein Kloster und fast so geräumig. Lassen Sie ihn hier. Ich bin Ihnen sehr verbunden, lieber Mr. Wickfield. Und wie mir scheint, er auch. Dabei deutete sie auf mich. Aber... Ich weiß, was Sie sagen wollen. Sie sollen nicht durch eine, im Übrigen überschätzte, Gefälligkeit sich bedrückt fühlen, Miss Trotwood. Sie können für ihn bezahlen, wenn Sie durchaus wollen. Und wir werden da schon einig. Nun, unter dieser Bedingung will ich ihn recht gerne hier lassen. So kommen Sie mit zu meiner kleinen Haushälterin. Er sah mich mit einem so gütigen Lächeln an, dass mir sehr wohl ums Herz wurde. Mr. Wickfield hatte ein sehr angenehmes Gesicht und war meiner Ansicht nach ein schöner Mann. Sein Haar war schon ganz weiß, obgleich seine Augenbrauen immer noch schwarz waren. Eine gewisse Röte in seinem Gesicht fiel mir auf, die ich seit langer Zeit durch Peggotys Belehrung mit Portwein in Verbindung brachte. Auch seine angehende Korpulenz schrieb ich dieser Ursache zu. Er trug sich außerordentlich nett, hatte einen blauen Frack, gestreifte Weste und Nankinghosen, und sein fein gefälteltes Hemd und sein Batisthalstuch sahen ungewöhnlich glatt und weiß aus. Wir stiegen jetzt eine alte Treppe hinauf und traten in ein schattiges, altes Besuchszimmer mit einer glänzenden eichenen Diele und mit großen Balken an der Decke. Das Zimmer war hübsch ausgestattet, mit einem Pianino, mit rot und grün überzogenen Möbeln und einigen Blumen. Mr. Wickfield klopfte an eine Tür, und alsbald trat ein Mädchen, etwa von meinem Alter, heraus und küsste ihn. Sie glich auffallend einem Bild, das ich beim Eintreten unten in der Halle gesehen hatte und das offenbar ihre Mutter darstellte. Obgleich das Gesicht fröhlich und glücklich aussah, lag doch ein Ausdruck von friedlicher Ruhe darauf. Das ist meine kleine Haushälterin, meine Tochter Agnes. Als ich sah, wie er dabei ihre Hand hielt, erriet ich, dass sie die Erfüllung und der Inhalt seines ganzen Lebens war. Wir gingen alle hinauf und besahen mein Zimmer. Ein herrliches, altes Zimmer mit kleinen Butzenscheiben. Agnes ging voran. Ich kann mich nicht entsinnen, wo und wann ich in meiner Kindheit in einer Kirche ein gemaltes Fenster gesehen habe. Aber dennoch muss ich hier erwähnen, dass, als ich Agnes oben von meinem Zimmer im Dämmerlicht der alten Treppe umdrehte, um auf uns zu warten, ich an ein solches Fenster dachte und von da an etwas von seinem ruhigen Glanz stets mit Agnes Wickfield verband. Ich glaube, meine Tante war ebenso glücklich wie ich bei dem Gedanken, dass ich hier bei Mr. Wickfield und seiner Tochter Agnes in ihrem ruhigen Hause eine neue Bleibe unter Freunden gefunden hatte, und der Abschied fiel uns leichter, als wir dachten. Agnes war mehr als die Seele dieses Hauses, zu dem ich nun ganz selbstverständlich gehörte. Sie sorgte für ihren Vater ebenso wie für mich. Sie kümmerte sich um alle Mahlzeiten, und abends, wenn wir gegessen hatten, gingen wir hinauf in das Besuchszimmer. Sie stellte Gläser und eine Karaffe immer in dieselbe Ecke. Und Mr. Wickfield setzte sich zu seinem Wein und trank nicht wenig. Agnes spielte ihm etwas auf dem Klavier vor, während er vor sich hinblickte und sicherlich mit seinen Gedanken ganz woanders war. Für mich aber begann schon hier der gute Einfluss, den sie in späterer Zeit auf mich ausgeübt hat, sich fühlbar zu machen. Ich sehe sie in diesem Augenblick in ihrer bescheidenen, gemessenen und stillen Weise vor mir. Ich liebe die kleine Emily noch immer und in der Entfernung von ihr mit größerer Sehnsucht. Und Agnes liebe ich nicht. Nein, gar nicht in der Weise. Aber ich fühle, dass Tugend und Friede da sind, wo Agnes ist. Und dass das sanfte Licht des bemalten Kirchenfensters, das ich vor langer, langer Zeit gesehen habe, immer auf sie und auf mich und alles fällt, was in ihre Nähe kommt. Ich lebte nun schon einige Zeit in Mr. Wickfields Haus. Und in der Schule bei Dr. Strong machte ich gute Fortschritte und lernte begierig und las, was mir Agnes zu lesen empfahl. Und da wir alle drei gut miteinander auskamen, so beschloss ich auch künftig, bei ihnen zu bleiben. Eines Abends sprachen wir davon und ich bekundete von neuem meinen Entschluss. Ich fürchte aber, lieber Master Davy, wir führen hier ein ziemlich einförmiges Leben. Ich beteuerte ihm, dass das Leben in seinem Hause für mich nicht einförmiger sei als für Agnes, nämlich gar nicht einförmig. Nicht einförmiger als für Agnes. Als für Agnes. Er hatte an diesem Abend, wenigstens bildete ich es mir ein, so viel getrunken, dass seine Augen ganz gerötet waren. Er sprach jetzt fast wie zu sich selbst. Ich möchte wirklich wissen, ob meine Agnes meiner müde ist. Wann sollte ich ihrer je müde werden? Doch das ist etwas anderes, etwas ganz anderes. Er richtete sich auf. Ein stilles, altes Haus und ein eintöniges Leben. Aber ich muss sie um mich haben. Ich muss sie in meiner Nähe behalten. Er ging langsam zu dem Tisch, an dem er gesessen hatte, griff mechanisch nach der leeren Karaffe und wollte einschenken, stellte sie wieder hin und ging an seinen Platz zurück. Nach einer Weile, wie um alle Gedanken an das Vorangegangene zu verscheuchen, bat er Agnes. Uriah arbeitet unten noch immer. Sag ihm, er soll jetzt nach Hause gehen. Uriah Heep war ein Angestellter in Mr. Wickfields Kanzlei. Ich war ihm gleich begegnet, als ich das erste Mal mit meiner Tante zu Mr. Wickfield kam. Er war ein junger Mensch von 15 Jahren, sah aber viel älter aus, denn er hatte ein leichenhaftes Gesicht, vor dem ich erschrak. Sein rotes Haar war ganz kurz und stand in Stoppeln empor. Er hatte kaum Augenbrauen, keine Wimpern und rötlich-braune Augen. Dazu war er hochschultrig und hager, ganz in Schwarz gekleidet, mit einem schmalen weißen Halstuch, bis oben zugeknüpft und hatte lange, hagere Hände. Als ich ihn begrüßte, spürte ich, dass sie feucht und kalt waren. So widerlich waren mir seine Hände, dass die Erinnerung an ihre feuchte Kälte lange nicht von mir weichen wollte. Ein Grund, weshalb ich ihn lange nicht in meinem Gedächtnis dulden wollte, weil er mir die Harmonie in diesem Hause zu stören schien und wie ein Schatten über der freundlichen Begegnung mit Agnes lag. So erwähne ich ihn erst jetzt, obgleich von ihm noch einiges zu berichten sein wird. Als ich Agnes nach unten begleitete, saß er tatsächlich noch in Mr. Wickfields Arbeitszimmer und las, indem er den Zeilen mit dem Zeigefinger folgte. Dabei sah ich, dass seine Nasenlöcher, die ganz dünn und schmal und scharf gefurcht waren, eine eigentümliche und unangenehme Manier hatten, sich auszudehnen und zusammenzuziehen, dass sie zu zwinkern schienen, anstatt seiner Augen, die wohl niemals zwinkerten. Ich versuchte, höflich zu sein und machte ihm ein Kompliment wegen seines Fleißes und dass er gewiss ein tüchtiger Jurist sei. Ich? Ach nein, Mr. Copperfield, ich bin nur eine sehr geringe Person. Meine Mutter ist auch eine geringe Person. Wir wohnen sehr bescheiden, Mr. Copperfield. Aber Ich habe Ursache, dankbar zu sein. Meines Vaters früheres Gewerbe war sehr armselig, er war Totengräber. Obgleich ich nicht recht verstand, warum er mir seine Familiengeschichte erzählte, nach der ich ihn nicht gefragt hatte, erkundigte ich mich nun doch nach dem jetzigen Beruf seines Vaters. Gegenwärtig ist er Teilhaber am himmlischen Ruhm, Mr. Copperfield. Aber wir haben alle Ursache, dankbar zu sein. Wie sehr muss ich dafür danken, dass ich bei Mr. Wickfield bin, wo ich nun schon 4 Jahre die vortreffliche Gelegenheit genieße, meine juristischen Kenntnisse zu vermehren. In diesem Augenblick trat auch Mr. Wickfield in das Arbeitszimmer. Wie tief fühle ich den Dank, Mr. Copperfield, und wie tief fühle ich das, dass mir Mr. Wickfield einen Lehrbrief gibt, den ich sonst mit meinen und meiner Mutter beschränkten Mitteln nicht hätte bekommen können. Vielleicht würde er einmal Associé in Mr. Wickfields Kanzlei, meinte ich mehr im Scherz. Wickfield und Heap, meinen Sie? Oh nein, Mr. Copperfield, nein. Dazu bin ich viel zu gering. Ich merkte, wie Uriah Heep öfter meine Gesellschaft suchte und mir in seiner demütigen Art von meiner Tante erzählte. Eine angenehme Dame, Mr. Copperfield. Und sie hält viel auf Miss Agnes, wie ich mir erlauben möchte zu glauben. Das sei wohl nicht verwunderlich, bemerkte ich. Nicht wahr, Mr. Copperfield? Jeder muss viel auf sie halten. Oh, sie ist so wahr. Eine so niedrige Person ich bin, weiß ich doch, dass sie so wahr ist. Er ringelte sich infolge seiner erregten Gefühle ganz vom Stuhle herunter und machte Anstalten, nach Hause zu gehen. Die Mutter wird auf mich warten, Mr. Copperfield. Denn obgleich wir sehr armselige Personen sind, so hängen wir doch sehr aneinander. Wenn Sie uns einmal in unserer bescheidenen Wohnung besuchen wollen, so würde meine Mutter ebenso stolz auf Ihren Besuch sein wie ich. Ich sagte, ich würde kommen. Oh, ich danke Ihnen, Mr. Copperfield. Ich vermute, Sie bleiben für einige Zeit? Ich glaube, Mr. Copperfield, eines Tages werden Sie in Mr. Wickfields Büro eintreten. Mit dieser Prophezeiung verabschiedete er sich und ging. Ich atmete erleichtert auf. Aber dennoch wurde mir klar, dass ich nicht umhin kam, ihn und seine Mutter in ihrer Wohnung zu besuchen. Das aber geschah nicht gleich. Vielmehr erhielt ich einen Brief von meiner lieben Peggotty, die zu erwähnen ich seit meiner Flucht keine Gelegenheit mehr gehabt hatte. Natürlich waren wir sofort, nachdem meine Tante mich so liebevoll aufgenommen hatte, in Verbindung getreten. Und ich hatte ihr auch die halbe Guinea längst zurückgeschickt. Und ich wusste von ihr, dass sie mit Mr. Barkis glücklich und zufrieden lebte. Er sei ein vortrefflicher Ehemann, schrieb sie. Wenn auch immer noch etwas genau. Aber wir haben ja alle unsere Fehler und ich selbst eine Menge. Obgleich ich mich auf keinen besinnen kann. Jedenfalls schrieb sie so und Mr. Barkis ließe mich grüßen und mir sagen, dass mein kleines Zimmer in ihrem Hause immer für mich bereit sei. Dann schrieb sie von ihrem Bruder. Mr. Peggotty befindet sich durchaus wohl. Und auch Ham und Mrs. Gummidge. Die ganze Familie befindet sich wohl. Wobei ich natürlich Emily nicht vergessen möchte, die mir keine Grüße aufgetragen hat, aber doch meinte, ich könne es tun, wenn ich Lust hätte. Und ich habe Lust. Dabei musste ich heimlich lachen, denn ich dachte an die Botschaft, die mir ihr Mann Mr. Barkis damals aufgetragen hatte, als er das erste Mal um Peggotty warb. Damals musste ich ihr bestellen, Barkis habe Lust. Nun, alle diese Nachrichten teilte ich gewissenhaft meiner Tante mit und unterließ nur die kleine Emily zu erwähnen, der sie, wie ich fühlte, nicht sehr zärtlich begegnen würde. Und da ich ahnte, dass meine Peggotty und die Tante sich doch wohl noch nicht aussöhnen würden, da die Zeit zu kurz war, mein so lang gehegtes Vorurteil zu beseitigen, so bat ich meine Tante auch vorerst nicht, nach Yarmouth reisen zu dürfen. Und Peggotty, die sich ja genauso fühlte wie ich, wagte es auch nicht, uns zu besuchen. Ich hatte auch viele andere Dinge zu tun und konnte so die Trennung von Peggotty leichter ertragen. Meine Tante besuchte mich des Öfteren in Canterbury, und zwar stets zu ungewöhnlichen Stunden, vermutlich in der Absicht, mich zu überraschen. Da sie mich aber stets gehörig beschäftigt fand, ein gutes Zeugnis vernahm und von allen Seiten hörte, dass ich in der Schule rasche Fortschritte machte, stellte sie bald diese Besuche ein. Stattdessen besuchte ich sie alle 3 oder 4 Wochen in Dover, während ich Mr. Dick einen Mittwoch um den anderen sah. Er kam mittags mit der Landkutsche an und blieb bis zum nächsten Morgen. Bei dieser Gelegenheit reiste Mr. Dick nie ohne ein Reiseschreibpult mit Schreibmaterialien und der Denkschrift, die ihm jetzt sehr dringlich erschien und mit deren Vollendung er eifriger als je beschäftigt war. Eines Mittwochs, als wir beisammen saßen und Pfefferkuchen aßen, die er über alles liebte und die ich im Auftrag und auf Rechnung meiner Tante stets besorgen musste, teilte er mir wie schon öfters seine Überzeugung mit, dass meine Tante die weiseste und wunderbarste aller Frauen sei. Er sprach so geheimnisvoll, dass er fast flüsterte. Und dann sah er mich mit noch geheimnisvollerer Miene an und neigte sich zu mir. Trotwood, wer ist der Mann, der sich bei unserem Hause, dem Hause deiner Tante Trotwood, versteckt hält und sie erschreckt? Ich wusste nicht, was er meinte und sah ihn verwundert an. Ich dachte, nichts könnte sie erschrecken, denn sie ist, aber sag ja nichts davon, sie ist die klügste und wunderbarste Frau aller Frauen. Nachdem er dies gesagt hatte, lehnte er sich zurück, um die Wirkung seiner Worte auf mich zu beobachten. Das erste Mal kam er, im Jahre 1649 wurde Karl der Erste hingerichtet. Ich glaube, du sagtest 1649. Gut, 1649. Aber ich weiß gar nicht, wie das sein kann. Ich glaube nicht, dass ich so alt bin. Ob denn der Mann auch in diesem Jahr erschienen sei, erkundigte ich mich. Ich weiß nicht, wie es in diesem Jahr gewesen sein soll. Zwar hast du ja sicher die Jahreszahl aus der Geschichte. Dennoch sollte die Geschichte nicht einmal lügen können. Aber wenn sie nicht lügt, so kann ich nicht daraus klug werden. Etwas ist da nicht in Ordnung. Jedenfalls war es aber nicht lange nach der Zeit, da sie aus Versehen einen Teil der Sorgen aus König Karls Kopf in meinen steckten, als der Mann zum ersten Mal zu deiner Tante kam. Ich ging gleich nach dem Dunkelwerden mit Miss Trotwood spazieren und da fanden wir ihn dicht bei unserem Hause. Oder warte mal, nein, er ging gar nicht herum. Er stand plötzlich hinter ihr und flüsterte ihr etwas zu. Dann drehte sie sich um und wurde ohnmächtig. Und er ging fort. Aber das Allermerkwürdigste ist, Trotwood, dass er sich seit der Zeit immer versteckt gehalten hat. Denn ich sah ihn erst gestern Abend wieder. Ich sah auf. Und er nickte mir beschwörend zu, dass er sich nicht irre. Sie zitterte und bebte. Aber Trotwood, komm einmal ganz nah zu mir heran. Noch näher. Warum gab sie ihm später bei Mondschein Geld? Ich habe von meinem Fenster aus gesehen, wie sie sich spät, als der Mond schien, aus dem Hause schlich, auf ihn zuging und ihm Geld gab. Noch am anderen Morgen war sie sehr aufgeregt. Ich zweifelte anfangs nicht im Mindesten, dass der Unbekannte ein Gebild von Mr. Dicks Fantasie sei. Ein ähnliches wie jener unglückliche Fürst, für den er die Denkschrift verfertigte und der ihm so viel zu schaffen machte. Aber nach einigem Nachdenken kam mir der Gedanke, ob nicht vielleicht ein Versuch, Mr. Dick dem Schutz meiner Tante zu entziehen, stattgefunden hatte und meine Tante seine Sicherheit und Ruhe mit Geld zu erkaufen suchte. Da er später nichts wieder von dem Vorfall erzählte, vergaß ich ihn bald wieder. Diese Mittwoche aber waren für Mr. Dick die glücklichsten Tage in seinem Leben. Und sie waren auch für mich viel glücklicher als jede Begegnung mit Uriah Heep beispielsweise, zu dem ich kein Vertrauen finden konnte und der dennoch mit kriecherischer Demut um meine Freundschaft warb und mir abermals zuredete, ihn und seine Mutter zu besuchen. An einem Donnerstag, ich hatte am Morgen Mr. Dick zur Landkutsche gebracht und dabei war mir Uriah begegnet und hatte seine Einladung erneuert. An einem Donnerstag also wartete er auf mich und nahm mich mit in seine, wie er oft betonte, bescheidene Wohnung. Unmittelbar von der Straße traten wir in ein niedriges, altmodisches Zimmer und fanden dort Mrs. Heep, ein Ebenbild Uriahs nur in kleinerem Maßstabe. Das Teegeschirr stand auf dem Tisch und der Kessel kochte über dem Feuer. Es ist ein Tag, den wir nicht vergessen werden, mein Uriah. Der Tag, an dem Mr. Copperfield uns besucht. Ich sagte gleich, du würdest dieser Meinung sein, Mutter. Wenn ich aus irgendeinem Grunde hätte wünschen können, dass der Vater bei uns bleibe, so wäre es der gewesen, dass er unseren Besuch heute kennenlernen möge. Ich bemerkte, dass Mrs. Heep sicher aus Demut noch immer Trauer trug, obgleich Mr. Heep schon sehr lange Zeit tot war. Ihre Komplimente aber setzten mich in Verlegenheit. Mein Uriah hat die Stunde lange herbeigesehnt, Sir. Er befürchtete, unsere Niedrigkeit sei ein Hindernis. Und ich selbst teilte seine Angst. Niedrig sind wir, niedrig waren wir und niedrig werden wir bleiben. Wir kennen unsere bescheidene Stellung und sind dankbar dafür. Ebenso wie wir Ihnen danken, dass Sie gekommen sind. Ich muss gestehen, dass ich sehr wohl empfand, dass ich hier als geehrter Gast empfangen wurde. Und Mrs. Heep erschien mir als eine angenehme Frau. Während sie alle möglichen Fragen an mich richtete, fand ich, dass sie mir allmählich immer näher rückte und Uriah allmählich mir gegenüber zu sitzen kam und dass sie mir dauernd ehrerbietig die erlesensten Sachen auf dem Tisch zuschoben. Nur noch diesen Rosinenkuchen, Mr. Copperfield. Dabei mochte ich keinen Rosinenkuchen, aber ich nahm den guten Willen für die Tat und fühlte, dass sie sehr aufmerksam waren. Nicht wahr, er ist großartig. Ihre Tante, Miss Trotwood, wird Sie sicher auch mit Kuchen verwöhnen. Ah, sie ist eine so treffliche Frau, Miss Trotwood. Wer eine solche Tante auf Erden hat wie Sie, Mr. Copperfield, dem geht das Glück nicht aus. Unsere Tanten, wenn ich es überhaupt wagen darf, hier im Vergleich zu reden, was ich in Wirklichkeit auch gar nicht als Vergleich gemeint wissen möchte. Und so redeten wir von Tanten und wenig später von Stiefvätern. Und ich hatte Mühe, hierüber zu schweigen. Aber was war ich gegen die Künste von Mrs. Heep und ihrem Sohn Uriah? Als schließlich nichts mehr aus mir herauszulocken war, denn über das Leben bei Murdstone und Grimby in London und über meine Reise bewahrte ich ein unverbrüchliches Schweigen, fingen sie von Mr. Wickfield und Agnes an. Uriah warf den Ball Mrs. Heep zu, Mrs. Heep fing ihn und warf ihn Uriah zurück, und so ging es hinüber und herüber, bis ich ganz verwirrt war. Und die ganze Zeit über, ohne dass ich sehr oft sprach, außer dass ich sie manchmal etwas aufmunterte aus Furcht, sie würden ganz in Demut ersterben, ertappte ich mich immer, wie ich etwas ausgeplaudert hatte, was ich hätte für mich behalten sollen, und sah dessen Wirkung an den zitternden Nasenflügeln Uriahs. Es wurde mir schon etwas unbehaglich, und der Wunsch regte sich in mir, dem Besuch ein Ende zu machen, als eine Gestalt an der Tür, welche wegen der schwülen Luft offen stand, vorüberging, wieder umkehrte, hereinsah und schließlich in die Stube trat. Ist's möglich, Copperfield! Es war Mr. Micawber. Es war Mr. Micawber mit seiner Lorgnette, seinem Spazierstock, seinem Hemdkragen, seinem gentilen Wesen und dem herablassenden Ton seiner Stimme, wie er leibte und lebte. Und sogleich bot er mir die Hand, ohne zunächst Mrs. Heep und Uriah zu beachten, die aber umso neugieriger auf ihn achteten, als er fortfuhr. Mein lieber Copperfield, das ist wahrhaftig eine Begegnung, die ganz geeignet ist, den Geist hinzulenken auf die Ungewissheit und Wandelbarkeit alles Menschlichen. Kurz, es ist eine außerordentliche Begegnung. Indem ich auf der Straße herumgehe, beschäftigt mit Nachdenken über die Möglichkeit, dass ich etwas finden könnte, und meine Hoffnung in dieser Hinsicht ist jetzt ziemlich lebhaft, finde ich einen jungen, aber geschätzten Freund, der mit der ereignisreichsten Periode meines Lebens in Verbindung steht. Ich kann wohl sagen, mit dem Wendepunkt meines Daseins. Mein lieber Mr. Copperfield, was machen Sie? Ich kann nicht sagen, dass ich hier Mr. Micawber sehr gern sah. Aber doch freute ich mich, ihn überhaupt zu sehen. Und ich schüttelte ihm herzlich die Hand, indem ich mich nach dem Befinden von Mrs. Micawber erkundigte. Ich danke Ihnen. Sie ist ganz munter. Hierbei zog er, wie er es oft tat, das Kinn in den Kragen zurück. Die Zwillinge saugen ihre Nahrung nicht mehr am Quell der Natur. Kurz, sie sind entwöhnt. Und Mrs. Micawber ist jetzt meine Reisegefährtin. Sie wird sich freuen, Copperfield, ihre Bekanntschaft mit einem jungen Manne zu erneuern, der in jeder Hinsicht ein würdiger Priester am heiligen Altar der Freundschaft gewesen ist. Ich dachte, es würde mir gelingen, mit ihm fortzugehen. Aber er sah sich im Zimmer um, zog wieder das Kinn in das Halstuch zurück und sprach dabei vornehm, herablassend und ohne sich an eine besondere Person zu wenden weiter. Ich habe meinen Freund Copperfield nicht in der Einsamkeit gefunden, sondern bei einem geselligen Mahle in Gesellschaft einer Witwe und eines jungen Mannes, der wahrscheinlich ihr Spross ist, kurz ihr Sohn. Und ihnen vorgestellt zu werden, würde ich für eine Ehre achten. Unter diesen Umständen konnte ich nichts anderes tun, als Mr. Micawber mit Uriah Heep und seiner Mutter bekannt zu machen, was ich denn auch tat. Da sie sich tief vor ihm verneigten, setzte sich Mr. Micawber mit einer beinahe königlichen Gebärde. Jeder Freund meines Freundes Copperfield hat einen persönlichen Anspruch auf mich. Wir sind zu geringe Personen, sowohl mein Sohn als ich, um Mr. Copperfields Freunde sein zu können. Wir danken Ihnen aber für Ihre Aufmerksamkeit. Madame, Sie sind sehr liebenswürdig. Und was machen Sie, Copperfield? Es lag mir außerordentlich viel daran, Mr. Micawber fortzubringen. Und ich erwiderte, den Hut in der Hand und zweifellos mit einem sehr roten Gesicht, dass ich bei Dr. Strong in der Schule sei und fügte hinzu, dass ich sehr gern und am liebsten gleich Mrs. Micawber besuchen würde. Wenn Sie ihr diese Gunst erweisen wollen, Copperfield, Sie Trost in größter Not. Jawohl, Copperfield, ich stehe nicht an, vor unseren Freunden hier zu sagen, dass ich ein Mann bin, der seit Jahren mit Geldverlegenheiten zu kämpfen hat. Ich wusste im Voraus, dass etwas derart herauskommen werde. Er prahlte immer gern mit seinen Verlegenheiten. Manchmal habe ich mich über meine Verlegenheiten siegreich erhoben. Manchmal auch unterlag ich. Aber zu keiner Zeit meines Lebens habe ich mich mehr befriedigt gefühlt als damals, da ich meinen Schmerz, wenn ich Verlegenheiten, die hauptsächlich durch Exekutionsdekrete und Schuldscheine auf kürzere Sicht entstanden, Schmerzen nennen darf, in den Busen meines Freundes Copperfield ausschütten konnte. Mr. Heep, guten Abend, Mrs. Heep, Ihr ergebener Diener. Mit diesen schönen Worten schloss Mr. Micawber seine Rede. Ich aber folgte ihm etwas hilflos zu dem kleinen Gasthause, wo er mit Mrs. Micawber abgestiegen war. Mrs. Micawber war erstaunt, aber sehr erfreut, mich zu sehen. Und ich war auch erfreut und setzte mich neben sie auf das Sofa. Meine Liebe, wenn du Copperfield über unsere gegenwärtige Lage aufklären willst, die er gewiss gern erfahren möchte, so will ich einstweilen die Zeitung lesen, um zu sehen, ob sich unter den Ankündigungen etwas findet. Und so blieben wir allein und Mrs. Micawber klärte mich auf, ohne dass ich ein Wort zu reden brauchte. Und da wenden Sie uns in Plymouth und nun sehen wir uns hier wieder. Nein, welch ein glücklicher Zufall. Bei jedem Unglück ist eben doch ein Glück, sehen Sie. Hierauf sah ich Sie fragend an. Wir gingen also nach Plymouth, um an Ort und Stelle zu sein. Aber der lokale Einfluss meiner Familie genügte durchaus nicht, in diesem Department einen Platz für einen Mann von Mr. Micawbers Fähigkeiten zu finden. Außerdem will ich Ihnen eines nicht verhehlen, mein lieber Mr. Copperfield. Als der Zweig meiner Familie, der in Plymouth wohnt, erfuhr, dass Mr. Micawber von mir, meinem kleinen Wilkins und seiner Schwester und unseren beiden Zwillingen begleitet sei, empfingen sie ihn nicht mit der Wärme, die er hätte erwarten können. Ja, der Zweig meiner Familie, der in Plymouth wohnt, wurde vor Ablauf einer Woche sogar sehr persönlich gegen Mr. Micawber. Ich sagte, und ich war davon überzeugt, dass solche Leute sich vor sich selbst schämen sollten. Aber es war nun einmal so. Und es blieb Mr. Micawber nur ein Weg übrig, von diesem Zweig unserer Familie das Geld zur Rückkehr nach London zu borgen und um jeden Preis abzureisen. Seitdem habe ich andere Zweige meiner Familie zu Rate gezogen über den Weg, den Mr. Micawber am besten einschlagen könnte. Denn ich behaupte, dass Mr. Micawber einen Weg einschlagen muss. Es ist klar, dass eine Familie von 6 Personen, Domestiken ausgeschlossen, nicht von der Luft leben kann. Dies war mir so klar, dass es keiner besonderen Bestätigung meinerseits bedurfte. Die Meinung dieser anderen Zweige meiner Familie ist, dass Mr. Micawber seine Aufmerksamkeit sofort der Steinkohle zuwenden solle. Ich glaubte, Sie nicht richtig verstanden zu haben und fragte deshalb noch einmal, wem sich Mr. Micawber zuwenden sollte. Der Steinkohle. Dem Steinkohlenhandel. Nun, das haben wir getan. Wir reisten von London ab, die Kinder ließen wir dort und sahen uns den Medway-Steinkohlenhandel an. Mein Urteil darüber war auf dem Fuße, dass dieser Handel vielleicht Talent, jedenfalls aber Kapital verlangt. Talent besitzt Mr. Micawber. Kapital besitzt Mr. Micawber nicht. So reisten wir also wieder ab. Und da wir beide die Kathedrale von Canterbury noch niemals gesehen hatten, beschlossen wir, hier auszusteigen. Zugleich wollte mein Mann sehen, ob sich in dieser Stadt mit einem erzbischöflichen Sitz nicht etwas finden ließe. Bis jetzt hat sich noch nichts gefunden. Und es wird Sie, lieber Mr. Copperfield, nicht so sehr wundern wie einen Fremden, wenn ich sage, dass wir jetzt auf eine Geldanweisung aus London warten, um unsere Rechnung hier im Gasthaus zu bezahlen. Bis zur Ankunft dieses Geldes bin ich getrennt von meinem Herd und von meinen Kindern. Ich hegte das größte Mitgefühl für Mr. und Mrs. Micawber in dieser bedrängten Lage und beteuerte das auch gegenüber Mr. Micawber, der jetzt zurückgekehrt war. Mr. Micawbers Antwort verriet seine schwere Sorge. Copperfield, Sie sind ein wahrer Freund. Geben Sie mir Ihre Hand. Aber wenn es zum Schlimmsten kommt, so ist kein Mensch ohne Freund, wenn er ein Rasiermesser besitzt. Mrs. Micawber fiel bei diesem schrecklichen Wink ihrem Mann sogleich um den Hals und weinte, was mir sehr nahe ging. Als ich mich von ihnen verabschiedete, drangen sie so sehr in mich, einmal mit ihnen zu essen, dass ich es unmöglich ausschlagen konnte. Als ich an diesem Abend zum Fenster hinaussah, sah ich zu meiner Verwunderung und nicht ohne Unruhe Mr. Micawber und Uriah Heep Arm in Arm vorbeigehen. Noch mehr aber wunderte es mich am nächsten Tage, als ich zur verabredeten Stunde zu Tisch in das Gasthaus kam, zu vernehmen, dass Mr. Micawber Uriah nach Hause begleitet und dort Grog getrunken hatte. Und ich will Ihnen etwas sagen, mein lieber Copperfield. Ihr Freund Heep ist ein junger Mann, der Oberstaatsanwalt sein könnte. Wenn ich diesen jungen Mann zu der Zeit, da meine Verhältnisse zur Krise kamen, gekannt hätte, so sage ich nur das eine. Meine Gläubiger wären wahrscheinlich viel mürber gemacht worden, als es der Fall gewesen ist. Was ich mir kaum denken konnte, da Mr. Micawber sie ja gar nicht bezahlt hatte. Aber ich wollte nicht fragen. Auch wollte ich nicht fragen, ob er und Uriah viel von mir gesprochen hätten, da ich Mr. Micawbers Gefühle nicht verletzen wollte. Aber es war mir dies alles sehr unangenehm. Und ich dachte später oft daran. Das Mittagessen war ganz prächtig und ich sah nie jemanden so fidel, als Mr. Micawber es war. Bis zu dem Augenblick, als ich von ihm und seiner liebenswürdigen Frau Abschied nahm, was erst am Abend geschah. Umso verwunderter war ich, nächsten Morgen um 7 Uhr folgende Mitteilung zu erhalten, datiert von 9:30 Uhr abends, eine Viertelstunde nach meinem Scheiden. Mein lieber junger Freund, der Würfel ist gefallen. Alles ist vorbei. Alles ist vorbei. Indem ich die Verzweiflung des Grames mit der künstlichen Maske der Heiterkeit verbarg, sagte ich Ihnen nicht, dass jede Hoffnung auf eine Anweisung vernichtet ist. Unter diesen Verhältnissen habe ich meine Rechnung hier getilgt mit einer Schuldverschreibung, zahlbar 14 Tage nach der Ausstellung in meinem Domizil in London. Bei Verfall wird sie nicht eingelöst. Die Folge davon ist der Untergang. Die Axt ist gehoben, der Baum wird fallen. Möge der Unglückliche, der Ihnen jetzt schreibt, mein lieber Copperfield, Ihnen ein flammendes Warnungszeichen fürs Leben sein. Wenn er glauben könnte, noch in dieser Hinsicht zu nützen, so könnte vielleicht ein lichter Strahl in das trübe Kerkerdunkel seiner Zukunft dringen obgleich ihre lange Dauer vorderhand wenigstens außerordentlich problematisch ist. Dies ist die letzte Mitteilung, mein lieber Copperfield, die Sie empfangen von dem an den Bettelstab gebrachten, aus der Gesellschaft gestoßenen Wilkins Micawber. Der Inhalt dieses Briefes versetzte mich in so große Bestürzung, dass ich unverzüglich nach dem kleinen Gasthause eilte, um zu versuchen, Mr. Micawber einigen Trost einzuflößen. Aber unterwegs begegnete ich der Londoner Landkutsche, und auf dem Rücksitz derselben saßen Mr. und Mrs. Micawber. Ersterer, ein wahres Bild ruhigen Gewissens. Er lächelte zu Mrs. Micawbers Unterhaltung, knackte Nüsse aus einem Papiersack und hatte eine Flasche in der Brusttasche stecken. Da sie mich nicht sahen, hielt ich es für das Beste, sie ebenfalls nicht zu sehen. Und damit niemand ihre Fröhlichkeit störe auf ihrem Wege, so lasst sie ziehen. Bis das wandelbare Leben, wie Mr. Micawber gern zu sagen pflegt, uns wieder zusammenführt. Bis dahin aber wird noch einiges Wasser, die Themse hinab, ins Meer fließen. Lebensgeschichte und gesammelte Erfahrungen David Copperfields des Jüngeren von Charles Dickens. Nach der ersten deutschen Übersetzung von Karl Kolb für den Funk bearbeitet von Walter Andreas Schwarz. Sie hörten die zweite Sendung einer fünfteiligen Folge. Die Rollen und ihre Sprecher waren Peggotty, Mila Kopp, Betsy Trotwood, Erika von Tellmann, Mr. Murdstone, Heinz Baumann, Miss Murdstone, Ruth Hausmeister, Mr. Dick, Hans-Hermann Schaufuß, Mr. Micawber, P. Walter Jakob, Mrs. Micawber, Irmgard Fürst, Mr. Wickfield, Jörg Schleicher, Uriah Heep, Hans-Helmut Dicko, Mrs. Heep, Edith Herdegen, der Schuster, Carlo Fuß, die Dienerin, Maria Valenta. Der Erzähler war Heiner Schmidt. Musik Enno Dugend. Ton und Schnitt Walter Jost und Ursula Guckenberger. Regie führte Claire Schimmel.